SWR 2 Wissen. Welt am Draht. Thema heute: Medienkunst in Netzwerken und Datenräumen. Mit Michael Stein. Willkommen. In den Anfängen des Internet hätte sich wohl kaum jemand vorstellen können, dass über die Datenverbindungen und Terminals einmal mehr als Messdaten, Forschungsberichte oder Textnachrichten hin und her wandern würden. Schließlich hat das Internet seinen Ursprung im Bereich von Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Inzwischen machen Ton-, Bild- und Videodaten bereits den größten Teil des Datenverkehrs im Netz aus. Und auch Künstlerinnen und Künstler nutzen das Medium und seine Möglichkeiten inzwischen intensiv. Wir wollen in dieser Sendung versuchen, einen Überblick darüber zu geben, was der Webbesucher an akustischer Netzkunst erleben kann. Wir berichten über den Internationalen Medienkunstpreis 2002 und wir stellen Ihnen das Projekt eines Teilnehmers an diesem Wettbewerb etwas genauer vor. Das Thema: Bilder und erst recht bewegte Bilder brauchen viel Speicherplatz in einem Computer. Sie über das Internet zu transportieren, das dauert vergleichsweise lange und kostet viel Geld. Bei Tönen ist das Datenaufkommen nicht ganz so groß. Kein Wunder also, dass sich die Netzkunst zuerst der akustischen Möglichkeiten des Internet bediente. Und auch heute noch gibt es weltweit eine aktive Netzkunstszene, die Töne in den Datenraum hinausschickt. Sabine Breitsameter stellt uns einige Projekte vor. Sie zählt zu den Pionieren der akustischen Kunst im Netz, die lettische Künstlergruppe RelabNet. Mitte, Ende der 90er Jahre ging sie mit ihrem Radio Ozone mindestens einmal wöchentlich einen ganzen Abend lang live im Internet auf Sendung. Webcasting war damals der Begriff, der für die Übertragung von akustischen Inhalten im Internet aufkam. Ein Wort, das analog zu Broadcast, Rundfunk, gebildet worden war. Das Internet als offenes System des Datenaustauschs und des Publizierens erlaubte nunmehr jedem, mit geringem technischem Aufwand ein Sender zu sein. Möglich wurde das durch die Streaming-Software, die sich Mitte der 90er Jahre durchzusetzen begann. Sie war damals etwas völlig Neues. Anstatt langwierig Audiodaten häppchenweise auf den Computer runterzuladen, ermöglichte die Streaming-Software dem Hörer endlich, über das Internet einem kontinuierlichen Klangstrom zu lauschen, während die Audiodaten aus dem Netz abgerufen und übertragen werden. Noch bevor die kommerziellen Medien diese Entwicklung realisierten, nutzten namentlich Audiokünstler und unabhängige Medienaktivisten das Streaming im Netz. So konnten sie ihre Arbeiten und Aktionen einer weltweiten Öffentlichkeit zugänglich machen, ohne die oftmals schmalen Pforten der etablierten Medien passieren zu müssen oder sich den Marketingkonzepten der Tonträgerlabels zu unterwerfen. Als 1995 die ersten Versionen des RealPlayers, der damals populären frühen Streaming-Software, verfügbar wurden, erkannten die Künstler des lettischen RelabNet sofort, welche besonderen künstlerischen Konzepte sich daraus ergeben. Ein Stück Piratenradio-Anarchie und Underground-Mentalität schwang mit, als sie 1996 mit ihrem Radio Ozone begannen. Ihre Skepsis gegenüber dem Rundfunkprinzip »Einer sendet, viele hören zu« resultierte aus ihren Erfahrungen während der Sowjet- wie auch der Nachwendezeit. Und so kam ihnen das offene, mediale Gefüge des Internet wie gerufen. Allerdings genügte es ihnen nicht, einfach nur per Streaming das Prinzip Rundfunk im Internet abzubilden. Ihre Absicht war, zu vernetzen und das Netz zum Klingen zu bringen. Als geradezu legendär galten ihre sogenannten Loop-Aktionen. Dazu verabredeten sich die lettischen Künstler mit anderen unabhängigen Webcastern, etwa in Melbourne, Montreal, London, Ljubljana oder Berlin. Das Prinzip: jeder Sender nahm den Livestream eines anderen auf, fügte ihm eigene Klänge hinzu, machte sie dem nächsten Teilnehmer zugänglich, dieser mischte dann seine Sounds drauf, sendete den Stream weiter, bis dieser an seinen Ausgangspunkt zurückkehrte, mit einer Zeitverzögerung von 10 bis 15 Sekunden. Der Loop, der Kreis, war geschlossen. Je öfter der Strom zirkulierte, desto geräuschhafter wurde er. Die damals noch sehr schlechte Tonqualität störte keinen der Beteiligten und auch nicht das oftmals eher zufällige akustische Ergebnis, das durch die unberechenbaren Zeitverzögerungen des Internet entstand, die ein gezielt synchrones Zusammenspiel unmöglich machen. Doch darauf kam es den Teilnehmern nicht an. So it was even surprised that in the end it looks like art because it absolutely was not aim. Es hat uns zunächst überrascht, dass man unsere Experimente als Kunst wahrnimmt, weil eigentlich war das gar nicht unser Ziel. So erzählt Rasa Smite, Gründerin der lettischen Künstlergruppe und weiter. Eigentlich wollten wir sogar mit Kunst brechen, aber dann wurde uns klar, wir sind Künstler. Das, was wir tun, tun wir als Künstler. Uns geht es nicht um ein fixierbares Ergebnis, sondern um den Prozess der akustischen Zusammenarbeit im Internet. Auch andere Künstler leisteten auf dem Gebiet des kollaborativen Audio-Streaming Mitte, Ende der 90er Jahre Pionierarbeit. Durch dem RelabNet, das mehrfach mit internationalen Preisen ausgezeichnet wurde, kommt das besondere Verdienst zu, dass sie damals das eigentlich visuelle Medium Internet für das Hören kultiviert haben. Ihre künstlerischen Versuche machten in großem Stil deutlich, das Internet ist ein neuer elektroakustischer Raum, den man auch mit klanglichen Mitteln gestalten und bewohnen kann. Inzwischen ist die Vernetzungs- und Kommunikationseuphorie bei vielen Künstlern einer kritischen Sicht des Internet gewichen. They tell us that the Internet is a democratic space. Es heißt immer, das Internet sei ein demokratischer Raum, der jedem Zugang zur Öffentlichkeit gewährt, so der japanische Komponist Atao Tanaka, der seit Mitte der 90er Jahre in und mit den digitalen Netzwerken arbeitet. Wir müssen uns jedoch mit den Phänomenen auseinandersetzen, dass das Internet eine Struktur ist, die nicht nur den kooperativen Austausch von Daten ermöglicht, sondern auch deren widerrechtliche Aneignung. Das gefährdet meine Position als Komponist. Aber anstatt meine alte Position zu verteidigen, möchte ich erkunden, welche neuen künstlerischen Praktiken und Resultate aus dieser Struktur erwachsen können. Ich arbeite also in der Frage, welche kreativen Prozesse können ohne meine vollständige Kontrolle im gemeinschaftlich nutzbaren Raum des Internet stattfinden. Tanaka steht zusammen mit einer Reihe von anderen Künstlern für ästhetische Positionen, die das Internet weniger als Medium der Veröffentlichung, vielmehr als Apparatur reflektieren, als Maschine, die das, was man in sie hineingibt, Datenverarbeitungsprozessen unterwirft und verändert wieder freisetzt und dadurch eine Art Wechselspiel in Gang setzt zwischen Publikum und Künstler. Für die Hörspielabteilung des Südwestrundfunks realisierte Tanaka Anfang 2002 das interaktive Radio-Internet-Stück Frankensteins Netz, in welchem eine virtuelle Kreatur über einen Zeitraum von 5 Wochen Hörer und User immer wieder aufforderte, sie per Internet mit audiovisuellen Daten zu füttern. Die Eingaben der User fügte sie zusammen, entsprechend einer vorab vom Künstler programmierten Struktur. Die Kreatur komponierte so nach ihren eigenen Gesetzen und trat während der Live-Uraufführung des Stücks zusammen mit anderen Musikern gar als virtueller Performer auf, mit gewissermaßen eigenem komponierten Beitrag. Das Internet wird hier greifbar als eine Art lebendiges, autonomes System, das die Eingaben seines Gegenübers seinen fortwährenden algorithmischen Prozessen unterwirft und so in der Lage ist zu wachsen, sich fortzusetzen und sich zu verselbstständigen. Regelrecht in Mode gekommen sind in letzter Zeit sogenannte Online-Remixer. Popmusikalische Versatzstücke wie Beats, Instrumentalsequenzen, geloopte Samples und sonstige Klangfragmente werden als visuelle Symbole dargestellt. Diese Grafiken können vom User per Maus verschoben und auf diese Weise zu einer musikalischen Folge kombiniert werden. Immer wieder aufs Neue, wenn einem das Ergebnis nicht gefällt. Richtig oder falsch gibt es da nicht. Die Bezeichnung Kunst verdienen allerdings die wenigsten dieser Remixer. Oft wird an ihnen die Simplizität durchsichtig, nach der ein Großteil der Popmusik gestrickt ist. Eine rühmliche Ausnahme ist hier Actionist Respoke, geschaffen von den beiden Aachener Designstudenten Richard Janoschek und Rüdiger Schlömer. Ein Stück der Popgruppe Mouse on Mars kann hier vom Internetnutzer neu zusammengesetzt werden. Das Spannende an diesem Online-Remixer ist, dass die musikalischen Versatzstücke, die der User zu manipulieren sucht, ein immer größeres Eigenleben entwickeln und nicht immer vorhersehbar ist, welchen Einfluss das Eingreifen des Interakteurs auf das klangliche Resultat haben wird. Auch hier setzt sich der User mit einer Art lebendiger Wesenheit auseinander. Es gilt, das Soundbiotop immer wieder in akustische Balance zu bringen. Darin besteht der Reiz und die ästhetische Herausforderung für den User. Anhand dieser Beispiele ist deutlich geworden, bei derartigen interaktiven Klangkunstprojekten im Internet gibt es kein abgeschlossenes Werk, keinen abgeschlossenen Sinn. Somit übt der Künstler auch nicht mehr die Rolle des Konzentrators aus, der Bedeutung destilliert und die Erscheinung eines Stücks definiert. Der Künstler wechselt hier vielmehr in die Rolle eines Moderators, der das Thema formuliert und ein Set an Regeln und Prozessen zur Verfügung stellt, in dem sein Publikum aktiv werden kann. Nur wer mitmacht, kann dieses künstlerische Angebot überhaupt erfahren. Wahrnehmen wird hier teilnehmen. Nicht das distanzierte Lesen und Entziffern ist hier gefragt, sondern das Suchen, Erforschen, Abtasten, Verwerfen und Neuversuchen. Das Verhalten des Users trifft auf das Verhalten der Apparatur. Diesen Weg wird die akustische Netzkunst auch in den nächsten Jahren weiter beschreiten und sie wird dabei auch sprachliche Interaktion einbeziehen können. Netzarbeiten mit Sprache waren bislang Fehlanzeige, allein schon aufgrund der Schwierigkeit, sprachliche Interaktion grammatikalisch und inhaltlich korrekt zu programmieren. Und auch darin zeigt sich eine künftige Tendenz. Netzkunst wird ihr Publikum mehr und mehr weglocken vom Bildschirm, hinein in den wirklichen, materiellen Raum. Nicht mehr das Internet allein wird der Ort für solche Kunst sein, sondern die digitalen Netzwerke insgesamt. Dazu zählen dann unter anderem auch Mobiltelefonie, Handheld-Technologie, interaktive theatrale Raumprojektionen sowie das GPS-Satellitensystem. Vielversprechende künstlerische Versuche auf diesen Gebieten werden bereits unternommen. Speziell diese künftige Art von Netzkunst nimmt vorweg, was derzeit in Industrie, Werbung, Medien an Simulations- und Kommunikationsanwendungen entsteht. Die Kunst als Pionierin technologischer Entwicklung, nirgendwo wird ihre Vorreiterrolle deutlicher als in der Netzkunst. Bereits zum 10. Mal schrieb der Südwestrundfunk zusammen mit dem Karlsruher Zentrum für Kunst- und Medientechnologie, kurz ZKM, den Internationalen Medienkunstpreis aus. Bildercodes, verstehen wir Bilder? Das war das Thema in diesem Jahr. Die Teilnehmer sollten sich mit dem Bild beschäftigen und diese vermeintlich authentische, glaubhafteste mediale Form mit ihren Arbeiten kritisieren und hinterfragen. Die Schwierigkeit, aus der elektronischen Bilderflut Informationen herauszufinden und Botschaften zu dekodieren, die Frage nach der Manipulation von Aussage, nach der Standardisierung der Wahrnehmung durch die immer gleichen Codes und Muster, diese Themen sollten im Mittelpunkt der eingereichten Arbeiten stehen. Sabine Breitsameter berichtet. Um es vorwegzunehmen, das Dokumentarische und die Auseinandersetzung damit überwiegen beim diesjährigen Medienkunstpreis. Eine Tendenz, die sich fast ausnahmslos auch in den preisgekrönten Werken wiederfindet. Interessant ist dabei, dass sich gleich zwei Preisträgerinnen auf eindrucksvolle Weise mit dem Thema Gender und Geschlechtsidentität auseinandersetzen. Die Finnin Aurora Reinhardt erhält einen der beiden Hauptpreise für ihr Video Boy Girl, in welchem sie drei Frauen vorstellt, die man aufgrund ihres Äußeren für Männer halten könnte. Indem die Frauen erzählen, welche alltäglichen Missverständnisse sie aufgrund ihres Aussehens durchzustehen haben, erschließt sich die Thematik Bildercodes in einer ihrer dramatischsten Dimensionen, dem komplizierten Verhältnis zwischen Wesen, gesellschaftlicher Zuordnung und Identitätskonstruktion. Einen der beiden Sonderpreise bekommt die Schweizerin Ursula Biemann für ihr Video Writing Desire zugesprochen. Sie thematisiert Sextourismus und internationalen Heiratsmarkt, wie sie sich im Internet manifestieren, und macht sinnfällig, wie die Bild- und Textkodierungen Frauen als Ware zur Schau stellen, sie auf Verkäuflichkeit reduzieren, das Web Frauen aber andererseits auch neue Mittel zum Selbstausdruck und zur autonomen Kommunikation bietet. Der internationalen Fachjury dürfte es nicht schwer gefallen sein, den diesjährigen Preisträger in der Kategorie interaktiv zu ermitteln, waren doch die meisten anderen Einreichungen, bis auf wenige Ausnahmen, in ihren Interaktivitätskonzepten relativ simpel gestrickt. Der Gewinner ist hier Actionist Respoke, geschaffen von zwei Aachener Designstudenten, hochdekoriert bereits mit dem MTV iClip Award 2001 sowie jüngst mit einem Preis des Fraunhofer Instituts für Medienkommunikation. Ein origineller Sound-Tamagotchi, der mit eigenwilligen visuellen Elementen, vor allem aber mit Popmusikmaterialien, den User zum Ausprobieren einlädt. Schade, dass nur wenige Einreichungen das Thema Bildercode mit akustischen Mitteln bearbeitet haben. Immerhin ist die Welt des Hörens, auch in medienkünstlerischer Hinsicht, eine Alternative zur Flut des Visuellen. Nicht minder kodiert zwar, wie das interaktive Preiswerk zeigt, dafür aber offener für eigene Fantasien. Viele interessante, zum Teil ungewöhnliche, zum Teil überraschende Projekte waren also dabei dieses Jahr. Wir wollen uns nun mit einem ein wenig näher beschäftigen, das zwar sehr stark mit Bildern arbeitet, trotzdem aber eine ganz eigenständige Klangebene hat. Es ist fast schon eine Art Multimedia-Hörspiel geworden. Sabine Breitzameter stellt Ihnen ihren persönlichen Favorit vor. I know where Bruce Lee lives, verspricht das Multimedia-Projekt der Berliner Künstlergruppe Scope. Und tatsächlich, ruft man die Website auf, lässt sich die Legende reanimieren. Gleich am Anfang nimmt der magische Blick des legendären Kung-Fu-Stars den Betrachter vor dem Monitor regelrecht ins Fadenkreuz. Und schon bei den ersten Klängen ist man versucht, in Deckung zu gehen. Das Projekt I Know Where Bruce Lee Lives ist ein interaktiver Online-Remixer, der die Möglichkeit bietet, mit Bild-Samples und Ton-Samples aus Bruce Lee-Filmen, die wir nachbearbeitet haben, einen eigenen Film zu generieren. Peter Mühlfriedl ist der Gründer von Scope, einer Agentur für Multimedia und Webdesign, die er derzeit zusammen mit seinem Kollegen Tim Büsing im Prenzlauer Berg in Berlin betreibt. Dort entwickeln die beiden anspruchsvoll programmierte Internetauftritte für kommerzielle Kunden, nehmen sich aber trotzdem noch Zeit für ihre künstlerischen Projekte. Scopes erste Produktion im Jahre 1999, die Internetinstallation Elektrika, derzeit im Pariser Centre Pompidou ausgestellt, ist in Kunst- wie in Popkreisen zu einem regelrechten Klassiker geworden. Und ihr Kung-Fu-Remixer steuert ebenfalls zielsicher globalen Kultstatus an. Wir haben halt im Prinzip versucht, die Essenz des Kung-Fu-Films sozusagen zu destillieren mit dem Material. Und aus dieser Essenz des Kung-Fu-Films kann man sich eben dann selber sein eigenes Kung-Fu-Bild-Hörspiel zusammenbauen. Jetzt wird mir alles klar. Schön. Es wird dir nur nicht mehr viel nützen. Denn ich werde dich töten, du Bastard! Ja. Lass das Gequatsche! Kämpf endlich! Während die Website lädt, zeigen sich Bruce Lees Gegenspieler. Ivan, genannt der Schnauzbart, blickt verdächtig harmlos aus dem Monitor hervor. Elroy, der Boogeyman, tänzelt einem mit der Verschlagenheit eines Raubtiers entgegen. Toshira, dem Meister der Klinge, möchte man lieber nicht so nahe treten. Unwillkürlich zuckt man 20 cm zurück. Aber keine Sorge, Bruce Lee ist bereit und reckt blitzschnell seine Fäuste. Are you ready to fight? Ja, Mann. Lass das Gequatsche! Kämpf endlich! Lass das Gequatsche! Kämpf endlich! Besonders wichtig ist die Tonebene, weil halt die Klänge aus diesen Kung-Fu-Filmen so eine unglaubliche Plastizität haben. Die evozieren sofort Bilder und Atmosphären und Situationen, die jeder schon mal irgendwie gesehen hat. Und dadurch wird das auch unheimlich reich und es gibt unheimlich viel Assoziationen, die sich dann im Kopf des Spielers bilden. Jetzt wird mir klar, wer deine Auftraggeber sind. Ach ja, natürlich. Du redest dich um dein Leben, Mann. Du bist also der Killer dieser scheinheiligen Clique. Ja, ich werde fürs Töten bezahlt. Also diese ganze Hau-drauf-Sprache und ist halt teilweise von einer unfreiwilligen Komik oder jedenfalls oder ziemlich häufig sogar. Und dieses Material war dann halt der Baukasten, aus dem wir dieses Projekt realisiert haben. Aus diesem Baukasten kann jeder User sich bedienen, wenn er dem Appell Play per Mausklick Folge leistet. Ich werde dich jetzt zur Hölle schicken. Eine neue Seite öffnet sich und der Remixer erscheint auf dem Bildschirm. Wie auf einer Kino-Breitleinwand kreuzen sich die Blicke des Meisters mit den lauernden Augen seiner Antagonisten. Beide Parteien scheinen zum Äußersten entschlossen. Doch ohne den User läuft nichts. Er oder sie ist es, der das Szenario in Bewegung bringt. Das geschieht über ein grafisches Interface. Eine alphanumerische Tastatur ist abgebildet. Klickt man eine Taste an, spielt sich auf dem Bildschirm Haarsträubendes ab. Jede Taste löst einen anderen Sound aus und eine andere Animation. Ja, also erstmal gibt's diese Hintergrundloops und das sind so vier verschiedene Kung-Fu-typische Stimmungen. Also so ein Kung-Fu-Film besteht ja aus Elementen, die wir alle kennen, also zum Beispiel eben so eine Art Thema für Verfolgungsjagden, Steigerung, Tempo. Dann gibt es halt so eine mystische Ebene, so ein bisschen mystisch gefährlich. Dann gibt es halt eine Ebene, die so Spannung, so ein bisschen wie im Film Noir so, was wird jetzt passieren, kurz vor der Klimax. Und dann halt haben wir noch eine Ebene hinzugefügt, die ist eher so, ja, wir haben so Victory genannt, Sieg, also sozusagen Erfolg auf der ganzen Linie. Der Held ist, ja, der Held ist halt der Held und, ja. Bald stellt man fest, dass man die Computermaus gar nicht braucht. Man kann die heimische Tastatur als Eingabemedium nutzen. Das ist weitaus praktischer und funktioniert viel schneller und intuitiver. Einmal kurz drauf tippen, genügt. Bestimmte Wirkungen lassen sich steigern, wenn man öfters draufhaut. Auf die Taste, versteht sich. Auf der Basis von diesen vier Loops kann man halt andere kurze Sequenzen antriggern. Man stellt sich also einen Hintergrundloop ein, zum Beispiel Spannung, und kann dann andere Samples darauf spielen. Zum Beispiel kann man halt so, haben wir halt einige Samples, die sind so verbale Samples, also wo so Gangstergespräche oder Sprüche oder Androhungen, die halt auch typisch sind für einen Kung-Fu-Film, abgelegt haben. Oder ich gehe zur Polizei. Gehen Sie doch zur Polizei. Tun Sie es nur. Beweise haben Sie doch keine. Mit den Füßen voran springen einem da die Bösewichte ins Gesicht, die Fäuste knallen nur so, chinesische Schriftzeichen blitzen auf, Gesichter, verzerrt von der Gnadenlosigkeit des Kampfes, lassen einem ebenso das Blut in den Adern gefrieren wie die markerschütternden Schreie. All diese sichtbaren und hörbaren Versatzstücke kann man immer wieder neu und anders zusammenfügen, nach dem Remix-Prinzip eben. Wer einen Record-Knopf anklickt, kann seine Mischung aufnehmen, speichern, abhören und falls erwünscht, eine neue, bessere Version mixen. Ein richtig oder falsch gibt es da nicht, ebenso wenig ein finales Endprodukt. I Know Where Bruce Lee Lives beschwört nicht etwa die Legende des Kung-Fu-Stars, sondern ganz im Gegenteil. Es spielt mit den Klischees und sagt uns damit etwas über das Genre selbst. Man hat halt als User die Möglichkeit, diesen Mythos so ein bisschen zu dekonstruieren und selbst für sich zu nutzen. Und und der Humor ist natürlich ganz wichtig dabei, also dass halt wir das ein bisschen auf die Spitze getrieben haben. Also klar, also wir haben uns schon ein bisschen lustig gemacht darüber. Und letztens haben wir sogar eine E-Mail bekommen von jemandem, der geschrieben hat, Are you making fun of Bruce Lee? Und uns dann gedroht hat per Internet. Ich will deinen Bock sprechen! Du redest dich um dein Leben, Mann. Du redest dich um dein Leben, Mann. Ich werde dich jetzt zur Hölle schicken. Lass mich laufen. Los. Also im Vordergrund steht für uns das Konzept, also und nicht die Technik. Also wir denken uns was aus, von dem wir uns vorstellen können, dass es gut funktioniert, dass es Spaß macht, dass es halt interessant ist und spannend auch für den User ist zu benutzen und unterhaltsam. Und überlegen uns dann, wie kann man es realisieren und nicht sozusagen, wir gehen nicht von den Möglichkeiten der Technik aus und überlegen dann, was kann man machen, sondern wir versuchen eigentlich, also das Konzept steht erstmal im Vordergrund und nicht die Technik. Wir haben auch gemerkt, dass es auch so funktioniert, dass die Leute halt sofort eintauchen in diese Welt und sehr gerne eintauchen und gar nicht mehr aufhören können zu spielen damit. Die schöpferischen Möglichkeiten des Remixes möglichst vielen Leuten weltweit zugänglich zu machen, das ist ein wichtiger Teil von Peter Mühlfriedels Konzept. Denn rein technisch gesehen braucht der interaktive Kung-Fu-Remixer das Internet eigentlich nicht. Er könnte genauso gut auch auf CD-ROM oder auf DVD funktionieren. Doch erst im Web erfüllt sich die gesellschaftliche Absicht des Projekts. Ich bin schon der Meinung, dass jeder ein Künstler ist. Und ich finde das halt auch eigentlich schade, dass halt, so, sagen wir mal, diese kreative Tätigkeit in Anführungsstrichen nur wenigen vorbehalten ist. Ich finde es eigentlich viel spannender, wenn halt alle Leute Zugang haben. Das ist die Idee dabei, dass halt die Leute ihre eigene Kreativität entdecken im Umgang mit unseren Online-Anwendungen. I Know Where Bruce Lee Lives bietet einen Freiraum, in welchem man spielerisch mit digitaler Technik vertraut wird und wo man vorwärtsweisende künstlerische Prinzipien immer wieder neu ausprobieren und selbst in die Hand nehmen kann. Das Projekt ist Medienkunst par excellence. Es nimmt das Genre des Kung-Fu-Films aufs Korn und reflektiert gleichzeitig die gestalterischen Möglichkeiten heutiger interaktiver Medien und Netzwerke. Manche sehen es als Kunst, andere sehen es als Spiel, andere sehen es als Musik. Also es ist irgendwie so ein Bastard, der zwischen den Genres so hin und her schwirrt. Und ich finde aber wiederum gerade das auch spannend, weil das eben diese Grenzen halt immer mehr aufweicht, die halt immer noch von vielen Leuten vertreten werden. Und das finde ich eigentlich ganz schön, da so ein bisschen an den Zäunen zu rütteln und die einzureißen zwischen den Medien. Welt am Draht. Medienkunst in Netzwerken und Datenräumen, so hieß das Thema der letzten knapp 30 Minuten hier auf SWR 2. Wenn Sie ein wenig mehr über die vorgestellten Projekte, über den Medienkunstpreis oder über Medienkunst ganz allgemein erfahren möchten, dann empfehle ich Ihnen unsere Homepage. Dort haben wir Ihnen nämlich einige Links zusammengestellt. Und auch wenn Sie das Manuskript der Sendung lesen oder die ganze Sendung noch einmal hören möchten, dann finden Sie all das bei uns im Internet unter www.swr2.de/wissen. Noch einmal www.swr2.de/wissen. Dort klicken Sie dann einfach die Welt am Draht Homepage an. So, das war's für heute. Die nächste Ausgabe von Welt am Draht können Sie hier am 2. Dezember hören, wieder um 8.30 Uhr, wieder auf SWR 2. Und dann heißt unser Thema Computer statt Almosen, eine Ortsbesichtigung in der größten Favela Südamerikas in Rio de Janeiro. Mein Name ist Michael Stein. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hören uns.